weil du, Herr, mich liebst. Wenn ich von dir singe, wird mein Herz wieder froh, Herr, wie wunderbar, ich weiß, du bist mein. Bin ich einsam, es ist wunderbar, ist ich ja, wirklich da. Wunderbar. Bin ich betrübt, es ist wunderbar. Du bist mein, zu